Deutschlandfunk Kultur Tonart. Ja, der Revolte. ...1968 in der Popmusik. Viermal haben wir in dieser Woche schon über die Beziehung von Revolte und Pop im Jahr 1968 gesprochen. Es ging um die traurige Schlagerrealität in diesem besonderen Jahr in Deutschland. Es ging um Attentate und tote Studentenführer. Und heute erzählt Klaus Walter von der Geburtsstunde des Heavy Metal und von den tödlichen Spätfolgen eines Albums der Beatles, das 1968 erschienen ist. Auch diverse Spätfolgen des Nationalsozialismus spiegeln sich im Pop. Dazu trägt eine berühmte Ohrfeige bei. Born to be Wild, der Signatursong der kanadisch-amerikanischen Band Steppenwolf, veröffentlicht am 13. Juli 68. Das Lied macht Karriere als Biker-Hymne und es markiert die Geburtsstunde eines neuen Genres. Vom Heavy Metal Thunder singen Steppenwolf, vom Schwermetall-Donner auf dem Motorrad. So ganz nebenbei erfinden sie ein neues Genre, Heavy Metal. Some of the stuff we did has become part of the musical fabric of America. Heute ist Born to be Wild Teil der musikalischen DNA Amerikas, sagt John Kay, Sänger von Steppenwolf. Und bis heute gehört Born to be Wild zur psychischen Grundausstattung weißer Männlichkeit. Auch 50 Jahre danach vergeht kaum eine Sportübertragung im US-Fernsehen ohne Born to be Wild von Steppenwolf. Ihren Namen verdankt die Gruppe einem Roman von Hermann Hesse aus dem Jahr 1927. So verhilft die Band Steppenwolf dem Roman Steppenwolf zu einer Renaissance. 6 Jahre nach seinem Tod wird Hermann Hesse zum Leib- und Magendichter der Hippie-Bewegung. Nicht der einzige einflussreiche Deutsche in der 68er Subkultur in den USA. I was born Joachim. My last name is my father's name, or was my father's name, Kauladat. Which was actually an abbreviation of the original Lithuanian, Krauledaitis. John Kay, der Sänger von Born to be Wild, heißt eigentlich Joachim Krauledat. Und Krauledat wiederum ist eine abgekürzte Eindeutschung aus dem Litauischen. Eigentlich heißt er Krauledaitis. I was born in 1944, obviously before World War II was finished. Ich wurde 1944 geboren, vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Ostpreußen. Das gehörte damals zu Deutschland. 1949 ist meine Mutter mit mir nach Westdeutschland geflüchtet. Und dann, etwa 1956-57, habe ich den Rock'n'Roll entdeckt. Vor allem durch amerikanische Soldatensender. Bald darauf wandert die Familie nach Kanada aus. Aus Joachim Krauledat wird John Kay. Er hört den lieben langen Tag Rock'n'Roll und lernt Englisch im Radio. So Radio became my teacher that first summer because I had no friends and I didn't speak English. So erfindet ein Einwanderer aus dem ostpreußischen Tilsit Heavy Metal und gibt der Welt zurück, was die Amis dem kleinen Joachim eingepflanzt hatten, die Liebe zum Rock'n'Roll. Amerikanischer Pop hilft bei der Entnazifizierung und Zivilisierung Deutschlands. Apropos Entnazifizierung. 7. November 1968. Beim Parteitag der CDU in Berlin ohrfeigt eine junge Frau den Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und ruft Nazi, Nazi, Nazi. Ich habe Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt, weil ich der öffentlichen Meinung in der ganzen Welt beweisen wollte, dass ein Teil des deutschen Volkes, ganz besonders aber seine Jugend, sich dagegen auflehnt, dass ein Nazi an der Spitze der Bundesregierung steht. Der Name der jungen Frau ist Beate Klarsfeld. Sie war verheiratet mit dem französischen Rechtsanwalt Serge Klarsfeld, dessen jüdischer Vater in Auschwitz ermordet wurde. Kurt Georg Kiesinger tritt im Februar 1933 der NSDAP bei und macht Karriere im Außenministerium. 1966 wird er zum Bundeskanzler gewählt. Beate Klarsfeld wird noch am Tag der Ohrfeige im Schnellverfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Zwei Wochen nach der Ohrfeige für Kiesinger schockieren die Beatles ihre Fans mit dieser Revolution. Revolution Number 9. 8,5 Minuten kollagierte Geräusche, inspiriert von Avantgardisten wie Karlheinz Stockhausen. Revolution Number 9 ist ein Schlüsselwerk auf dem weißen Album der Beatles, das am 22. November 1968 auf eine unvorbereitete Welt trifft. Mit seiner stilistischen Vielfalt polarisiert das Doppelalbum. Und es inspiriert. Manchmal auch die Falschen. Piggies, die kleinen Schweinchen. Bei einem gewissen Charles Manson löst der Song Mordgelüste aus. Er ist der Anführer einer Hippie-Sekte, die im August 1969 in Los Angeles mehrere Massenmorde begeht. Unter den Opfern ist die Schauspielerin Sharon Tate. Mit dem Blut der Getöteten schreibt eine der Mörderinnen das Wort Pig an die Haustür. Auf einem Kühlschrank prangt die blutige Aufschrift Helter Skelter nach einem der Hits des weißen Albums der Beatles. Auch das ein spätes Echo von 68. »1968 in der Popmusik«, der letzte Teil unserer Serie von Klaus Walter. Alle 5 Folgen sind nachzuhören unter deutschlandfunkkultur.de und alle 5 Folgen lohnen sich.